Schönste und was war das Traurigste im letzten Jahr für euch persönlich, ganz persönlich? Ihr könnt ab 0 Uhr anrufen unter der bekannten Nummer oder mailen domian@fwdr.de. Jetzt wünsche ich euch eine gute Nacht, eine schöne Nacht und sage tschüss, bis morgen. 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen. Bye, bye.